Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. 21 Filme konkurrieren um den Goldenen Löwen, den der mexikanische Regisseur Guillermo del Toro heute Abend in der legendären Sala Grande verleihen wird. Wir wollen uns an dieser Stelle fragen, wie hat sich das Kino am Lido dieses Jahr präsentiert? Welche Themen und Tendenzen hat dieses Festival geprägt, diese Ausgabe des Festivals? Und das mache ich mit Anke Lewicke. Hat es dir Freude gemacht, an den letzten 10 Tagen jetzt so 4-5 Mal am Tag ins Kino zu gehen? Na klar, ich sitze auch gerne neben dir im Kino, also um das mal direkt zu sagen. Ja, und ich fand es eigentlich ganz schön, weil wenn das Kino sich hier in Venedig getraut hatte, wirklich Kino zu sein, dann war es am besten. Also wenn es mit seiner Künstlichkeit hat es dann tatsächlich unsere Wirklichkeit reflektiert und mit seinen Überhöhungen hat es uns doch immer wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Also man kann schon sagen, dass so ganz viel gesellschaftliche Strömungen in den Filmen drin waren, auch viel von unseren unbewussten Ängsten einfach auch in Genrefilmen so aufgeflackert ist. Also ich fand das schon sehr aufmerksamen Kinojahrgang. Genau das, was du gerade gesagt hast mit den Genres, das wollen wir jetzt vertiefen. Eine prägende Erkenntnis ist ja, dass das älteste Filmgenre der Kinogeschichte, der Western, 130 Jahre später uns immer noch begeistern und beglücken kann. Warum sind denn diese Cowboy-Opern immer noch nicht auserzählt und wie wurden sie hier erzählt? Das ist ja wichtig. Ja, weil man doch immer so schön sagt, in der Satteltasche des Cowboys sind die amerikanischen Mythen drin und die kann man natürlich auch immer schön vergegenwärtigen. Und das hat dieses Jahr vor allen Dingen ganz toll ein Franzose gemacht, Odiar, Sisters Brothers ist sein Film. Und was ich so interessant finde, man bekommt einfach da auch wieder miterzählt, auf was für einem Boden von Gewalt und Gier eigentlich die Vereinigten Staaten entstanden sind. Gleichzeitig ist das aber auch ja ein Film, der einfach auch den Beginn der Zivilisation zeigt. Man hat auf einmal einen Cowboy gespielt von John C. Reilly, der eine Zahnbürste benutzen kann. Die Gewalt ist aber immer noch genauso selbstverständlich. Also er zieht die Knarre raus und dann mal wieder die Zahnbürste. Und wenn er und sein Bruder, gespielt von Joaquin Phoenix, dann in San Francisco ankommen, dann treffen sie ja da schon fast auf eine Großstadt. Looks kind of expensive, no? Exactly. That is the water closet in there, and that is the bathroom with hot water. And here is your room. Also sie sehen zum ersten Mal eine Toilettenspülung und wissen noch gar nicht, wie sie die... Probieren sie auch überhaupt aus. Die Zivilisation ist jetzt da. Das ist ja auch ein schöner Film, der davon erzählt, dass etwas endet. Also die Cowboy-Ära endet. Und die beiden müssen sich noch zurechtfinden und gehen am Ende auch noch zu Mami. Ja, aber was mir so gut gefällt, dass der Film eigentlich auch so ein Paradox erzählt und dabei doch auch für mich eine Utopie entwickelt. Also man sieht einfach, was für Leichen sie auch hinter sich lassen, was sie anderen Menschen angetan haben, um so ein paar Goldklumpen zu bekommen. Aber gleichzeitig lernen sie auch immer mehr, statt der Knarre doch auch mal mit Worten zu argumentieren. Also das ist ein Western und da merkt man dann vielleicht doch den europäischen Einfluss von Odiar, wo unglaublich viel geredet wird, wo auch so Begrifflichkeiten wie Rassismus und sonst was einfach mal thematisiert werden. Das hat mir gut gefallen und der Film zeigt eigentlich auch, dass man auf Gewalt nicht immer mit Gegengewalt argumentieren kann, sondern sie wollen dann ja auch irgendwann aussteigen. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen und dieses Aussteigen, der Sonnenaufgang bei Mama dann am Ende, der hat ja auch, ja, kann man so sagen, so einen Überhang, der auch viel, ja, könnte man auch heute nachdenken, können wir nicht auch heute so einige Gewaltspiralen beenden? Ja, das andere Genre, das uns hier geprägt hat, neben dem Western, das war der Künstlerfilm, beziehungsweise die Künstlerbiografie Gerhard Richter, Vincent van Gogh, dann in Vox Pop von Bradley Corbett, der Aufstieg einer fiktionalisierten Pop-Ikone, aber auch das eben ein Versuch, den kreativen Prozess zu zeigen. Bleiben wir doch erstmal kurz noch bei Florian Henkel von Donnersmarck. Alle debattieren gerade über seine Gaskammermontage, von der man sich fragen muss, fügt sie diesem Künstlerporträt ja was Erzählerisches irgendwas hinzu oder nicht? Diese Szene überhaupt nicht. Ich finde ja, dass er wirklich Donnersmarck, die Figur von Gerhard Richter, benutzt für seinen relativistischen Geschichtsbegriff. Mhm. Und jenseits davon, da haben wir jetzt schon viel diskutiert, es ist ja ein Film, wo es eigentlich auch darum geht, wie Bilder entstehen. Und da, finde ich, fällt dem Film überhaupt nichts ein. Also da finde ich ihn gerade, was seine Lesart betrifft, so unheimlich eindimensional. Wir wissen ja die ganze Zeit, warum Gerhard Richter, der im Film Kurt Barnard heißt, diese Fotografien von seinem Schwiegervater unscharf abgemalt hat, dann die Fotografien von seiner Tante. Da wird ja in der in dem Film ein kausaler Zusammenhang gezogen, der mit der deutschen Geschichte zu tun hat. Und diese, es wird einfach alles darauf entsteht, diese Reduzierung, das heißt, Werk ohne Autor, eigentlich darf ein Titel gar nicht so, also ein Film nicht so heißen. Es ist ja auch kein wirklich überzeugender Film über einen künstlerischen Prozess. Daneben lief ja im Wettbewerb ein anderer Film von Julian Schnabel, At Eternity's Gate. Da ging es um Vincent van Gogh, da haben sich schon ganz große Regisseure an dem abgearbeitet. Hier spielt ihn jetzt Willem Dafoe. Ist das denn ein Film, der den künstlerischen Prozess zu fassen bekommt? Ja, auf alle Fälle lässt er dem Künstler das Geheimnis oder er versucht wenigstens eine Ahnung zu bekommen, wie Kunst entstehen kann. Also wir sehen ja Willem Dafoe unheimlich häufig durch die Landschaft laufen in Südfrankreich und wir spüren, dass er was sieht, die Bäume, so wie wir das überhaupt nicht wahrnehmen können. Und das hat mir eigentlich, das finde ich viel ehrlicher als Ansatz, als eben immer sich wie ein allwissender Erzähler wie Donnersmarck aufzuspielen und zu sagen, ich weiß, warum Gerhard Richter das so gemacht hat. Also Kunst muss sich doch öffnen. Und der Film, ein Film, der Film über Kunst macht, der muss sich auch für ganz viele Lesarten öffnen. Und das tut wirklich Werk ohne Autor überhaupt nicht. Soweit an dieser Stelle. Runde 1 über die Genres, die uns diese letzten 10 Tage beschäftigt haben. Wir sprechen gleich weiter über die Filme der 75. Mostra.